Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. 8 Monate Gefängnis für Nacktfotoveröffentlichung, neuer Vorstand bei Wirtschaft und Familie und letzter Spieltag in der Fußballbezirksliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Ein 22 Jahre alter Angeklagter aus Maglohe ist zu einer 8-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er ein Nacktfoto seiner Ex-Freundin im Internet veröffentlicht hat. Das Landgericht Verden bestätigte in einem Berufungsverfahren ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichts Nienburg. Der Angeklagte leugnete zwar die Tat, doch laut dem Opfer war nur er im Besitz des Fotos. Es war nicht das erste Mal, dass er sich auf solch unangenehme Weise an einer Ex-Freundin gerecht hat. Die Berufung des Angeklagten wurde, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, verworfen. Für die Kammer blieb kein vernünftiger Zweifel, das Vertrauen der Geschädigten wurde in ganz massiver Weise missbraucht, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Verbund Wirtschaft und Familie hat einen neuen Vorstand. Im Vorstand vertreten ist die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft durch Nicole Feldmann-Paske. Die anderen zwei Mitglieder, Johanna Beckholz-Othmar und Kersten Prassun, kommen aus den Verbundunternehmen. Einige konkrete Pläne für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es schon, wissen Nicole Feldmann-Paske und Johanna Beckholz-Othmar. Da gilt natürlich ganz klar zu sagen, dass wir auch erstmal jetzt miteinander gucken müssen, wo liegen eigentlich die Bedarfe. Dazu wurde zum Beispiel eine Abfrage gemacht, was gibt es schon für familienfreundliche Maßnahmen, die in den Unternehmen derzeit etabliert sind, die auch schon durchgeführt werden. Und das ist zum Beispiel auch ein Format, was wir uns für die nächste Mitgliederversammlung vorgenommen haben, dass dort transparent für alle weiteren Mitgliedsunternehmen darzustellen. Und Familienorientierung einfach auch mal klarer zu definieren. Manches ist sehr aufwendig, sehr mühsam, kostenintensiv. Manches ist so einfach, dass man fast vergisst, so etwas anzubieten. Am Freitagmittag ereignete sich an der Fußgängerampel auf dem Noah-Thorst-Driftweg in Nienburg zwischen Park- und Urlaubstraße eine Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines 6-jährigen Jungen. Als dieser mit Mutter und Brüder bei Grün die Straßenseite wechseln wollte, kam von rechts aus Richtung Innenstadt ein weißer Pickup und passierte die Fußgängerampel bei Rot. Der 6-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits mittig auf der Fahrbahn befand, kam zum Glück nur mit einem Schrecken davon. Die Polizei Nienburg hofft nun dennoch auf weitere Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der SVBE Steimke gewinnt am letzten Spieltag der Fußballbezirksliga mit 1:0 gegen Drakenburg. Mit insgesamt 75 Punkten stellen die Steimker die Meister vergangener Jahre damit deutlich in den Schatten. Ein kleines Beispiel, die vergangene Saison beendete Spitzenreiter Wetschen mit 65, also 10 Punkten weniger. Neben den Punkten gelingt dem SVM-Trainer Ralf Schüppling zudem die Wiedergutmachung für das verlorene Hinspiel in Drakenburg im April. Wir sind zufrieden, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Darum ging es uns ja, um diese wirklich, ich kann es langsam hören, aber ist so 75 Punkte Marke zu erreichen, haben wir geschafft und die Feier hat natürlich dann noch mehr Spaß gemacht. Mit 13 Zählern weniger beendet der SV Heiligenfelder als Zweiter die Saison und geht in die Aufstiegsrelegation. Maglohe verabschiedet sich mit einer 4:5 Heimpleite gegen Sudweye aus der Bezirksliga und steigt als Tabellenvorletzter nach nur einem Jahr zurück in die Kreisliga ab. Uchte steht auf Platz 5, auf 7 folgt die SG Hoya, die das Derby in Landesbergen mit 3:2 für sich entscheiden konnte. 9. ist der TuS Drakenburg und der Landesberger SV bleibt als 11. ein weiteres Jahr Bezirksligist. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.